Erster Dies ist ein Gebet des Propheten Habakuk. Es ist für Musik mit Saiteninstrumenten. Zweiter Jahwe, ich habe deine Botschaft gehört. Ich habe große Angst. Jahwe, zeige dein Werk in diesen Jahren. Lass es sichtbar werden. Aber wenn du zornig bist, denke an dein Erbarmen. Dritter Gott kommt von Teman. Der Heilige kommt vom Berg Paran. Sela. Sein Glanz bedeckt den Himmel. Sein Ruhm füllt die ganze Erde. Vierter ein Licht wie die Sonne erscheint. Strahlen kommen von ihm. Dort ist seine große Kraft verborgen. Fünfte Krankheit geht vor ihm her. Pest folgt seinen Schritten. Sechster, wenn er steht, bebt die Erde. Wenn er schaut, erschrecken die Völker. Alte Berge zerbrechen. Alte Hügel sinken ein. Er geht Wege wie in alter Zeit. Siebter, ich sehe die Zelte von Kusan. Sie leiden unter großem Unglück. Die Zeltplanen im Land Midian zittern. Achter Jahwe, bist du zornig auf die Flüsse? Ist dein Zorn gegen die Flüsse? Oder bist du zornig auf das Meer? Du fährst mit deinem Wagen und deinen Pferden. Neunter, dein Bogen ist bereit. Du füllst deinen Köcher mit Pfeilen. Sela. Du teilst das Wasser. Dann wird Land sichtbar. Zehnter, wenn die Berge dich sehen, zittern sie. Das Wasser fließt über. Das Meer macht laute Geräusche. Es hebt seine Wellen hoch. Elfter, Sonne und Mond bleiben stehen. Sie sehen deine leuchtenden Pfeile. Sie sehen den Glanz deines Speers. Zwölfter, du gehst zornig über die Erde. Du zerschlägst die Völker in deinem Zorn. Dreizehnter, du gehst, um deinem Volk zu helfen. Du hilfst deinem Auserwählten. Du zerstörst das Haus der bösen Menschen. Du legst den Grund bis zum Hals frei. Sela. Vierzehnter, du triffst die Köpfe ihrer Anführer mit Pfeilen. Sie greifen an, um mich zu vertreiben. Sie schreien vor Freude. Sie wollen die Armen im Versteck fressen. Fünfzehnter, du gehst mit deinen Pferden durch das Meer. Du gehst durch die großen Wassermassen. Sechzehnter, als ich das hörte, zitterte mein Körper. Meine Lippen bebten bei dieser Nachricht. Es fühlte sich an wie Schmerz in meinen Knochen. Ich zitterte, wo ich stand. Ich soll ruhig bleiben bis zum Tag der Not. Das ist der Tag, wenn das Volk uns angreift. Siebzehnter, der Feigenbaum blüht nicht. Die Weinstöcke tragen keine Früchte. Der Ölbaum bringt nichts. Die Felder geben kein Essen. Es gibt keine Schafe in den Ställen. Es gibt keine Rinder in den Scheunen. Achtzehnter, aber ich werde mich trotzdem über Jahwe freuen. Ich werde jubeln über Gott. Er ist meine Rettung. Neunzehnter, Jahwe, der Herr, ist meine Stärke. Er macht meine Füße schnell wie die einer Hirschkuh. Er lässt mich auf den Bergen gehen. Für den Musikmeister mit Saiteninstrumenten.